Diesmal steht das Münchner Rundfunkorchester mit Dirigent Werner Schmidt-Bülke im Mittelpunkt der kommenden beiden Stunden. Beginnen wir mit dem Rundfunkorchester und einer mittelländischen Suite von Werner Bochmann. Thank you. In eine katalanische Bodega, ein kleines Café an der Côte d'Azur, einen tunesischen Bazar und zu einer Fiesta Siciliana ging es in der mittelländischen Suite von Werner Bochmann. Das Münchner Rundfunkorchester leitete dazu Werner Schmidt-Bülke. Der Aufnahme von 1976 folgt ein Mitschnitt aus den 60er Jahren mit dem Pianisten Ernst August Quelle. Er war ebenfalls Gast beim Münchner Rundfunkorchester mit der Arabeske für Klavier und Orchester von August Peter Waldenmeier. Thank you. Ernst August Quelle war der Solist in der Arabeske für Klavier und Orchester von August Peter Waldenmeier. Begleitet hat das Münchner Rundfunkorchester mit Werner Schmidt-Bölke am Pult. Gleich gibt es Musik im Concerto Bavarese von Charles Emmerich Kallmann, dem Sohn des Operettenkomponisten, nach einem kurzen Intermezzo in Form einer Arietta. Thank you. eine Canzona und eine Arietta für Orchester von Ulrich Sommerlatte. Wie sein Vater Emmerich, schrieb Charles Emmerich Kallmann, auch Operetten, wandte sich jedoch mehr dem Musical, der Filmmusik und dem literarischen Chanson zu. Vor 70 Jahren, 1954, vollendete er mit Arizona Lady das letzte Werk seines Vaters. Vor fast 10 Jahren, im Februar 2015, starb Charles Kallmann mit 85 Jahren in München. Pan-Americana nannte er sein Konzert für Klavier und Orchester, das 1966 beim Rundfunkorchester in München auf dem Programm stand. Solist am Klavier war damals Julius Bassler. Thank you. Thank you. Junius Bassler als Solist und das Münchner Rundfunkorchester unter Werner Schmidt-Bülke mit Musik von Charles Emmerich Kallmann, seinem Konzert Panamerikaner für Klavier und Orchester. Unter Hans Stadelmeier, ebenfalls einem langjährigen Dirigenten des Münchner Rundfunkorchesters, singt der Tenor John van Kesteren jetzt den Liedzyklus Fields of Wonder nach Langston Hughes, vertont von Robert Owens. hanging moss and holly and tall straight pine about his little cabin in the wood. Inside a crackling fire, warm red wine, and youth and life and laughter there is gold. Outside the world is gloomy, the winds of winter call, as down the water wandering home must singing to in time. Love must be a body close to mine. Nach Gedichten von Langston Hughes schrieb Robert Owens 11 Lieder für Tenor und Orchester, die er Fields of Wonder nannte. Gesungen hat der Tenor John van Kesteren. Das Concerto Bavarese heute mit dem Münchner Rundfunkorchester endet nach Hans Stadelmeier am Pult mit Ian Sutherland. Er dirigiert eine Musik für Saxophonquartett und Orchester von Heinz Staule. Thank you. Thank you. Thank you. Hans Wolf Sopransaxophon, Giuseppe Solera Altsaxophon, Otto Staniloy Tenorsaxophon und Norbert Nagel Baritonsaxophon. Dazu das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Ian Sutherland spielten das Konzert für Saxophonquartett und Orchester von Heinz Störle.